zierlich angetan. Wohl weiß ich, wo du da bist hingegangen. Und manche Leute waren, die dich sahen und kamen dann zu mir, dich zu verklagen. Als sie mir sagten, hab ich laut gelacht und in der Kammer dann geweint zur Nacht. Als sie mir sagten, fing ich an zu singen, um einsam dann die Hände wund zu ringen. Dass ich erspähe, Schlaf nur selig und süß, schau im Traums Paradies. Schlaf nur selig und süß, schau im Traums Paradies. In death. selige Friede.